man nicht schaffe und mal loche 40 Stunden in der Woche klotz ich ran mit ganzer Kraft zahl mit meiner Adernsaft ohne Rast und ohne Ruh buckle ich nur immer zu rede meinem Chef zum Mund manchmal sogar ohne Grund. Donnerlittchen, Donnerschlag, trag zum Markt ich meine Haut, statt zu küssen meine Braut, statt zu lieben und zu lachen, soll ich andere Dinge machen, Dinge, die ich gar nicht will, glaub mir, davon gibt es viel. Ach, das Leben ist nur kurz, kürzer noch als mancher Furz, der sich leise ausgeklingt, bald schon bis zum Himmel stinkt. Liebste, komm und lass dich drücken, lass uns dicht zusammenrücken, barfuß und ganz ohne Geld sind wir nicht von dieser Welt.